Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich hasse mein Kind. Wer von euch kann so einen drastischen Satz sagen? Ich hasse mein Kind. Wer hat mit seinem Kind derartige Probleme, dass Liebe und Zuneigung fast völlig erloschen sind? Und hat eure Tochter oder euer Sohn euch etwas ganz Schlimmes angetan, dass ihr auch zu diesem Satz fähig seid mittlerweile, dass ihr sagen könnt, ich hasse ihn oder ich hasse sie? Wenn ihr mit mir reden wollt über dieses Thema, meine Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, Nina, 32 Jahre alt. Nina, ja, hallo. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Erstmal ein bisschen wehre ich mich schon gegen das Wort Hass, weil ja, das finde ich schon ziemlich hart, weil man hat dieses Kind ja auch geboren. Mhm. Ja, bei mir geht das, ich habe 3 Kinder. Mhm. Ich habe ein Mädchen, was 14 ist, einen mhm. Sohn, der ist 12 und noch einen, der ist 9. Mhm. Und wie ich dann mit meiner Tochter schwanger war, fand ich das auch ganz klasse, ein Mädchen zu bekommen und so und Die wievielte war sie? Die erste. Die erste. Ja. Also sie ist jetzt 14. Ja. Mhm. Und das war auch ganz klasse und so. Und dann habe ich halt gedacht, ach ja, dann tust du direkt noch ein Kind hinterher. So, das war auch okay. Habe aber dann die ganze Schwangerschaft irgendwie verdrängt, dass ich eigentlich einen Jungen bekommen könnte. Mhm. Und wie der dann halt zur Welt kam, war das für mich der Horror schlechthin, schon im Kreißsaal. Also du wolltest noch ein Mädchen haben? Ich habe das super verdrängt, dass ich jetzt ein Mann in Anführungsstrichen, was ist ja eigentlich ein Baby noch, mhm. aber dass ich einem Mann das Leben schenken könnte, dass in meinem Leib ein Mann ranwächst. Warum wolltest du das nicht? Ich bin halt selber eine missbrauchte Frau, also mhm. ein missbrauchtes Mädchen gewesen und mhm. Ich habe das völlig verdrängt, dass das mhm. passieren könnte. Und nun kam dieses Kind dann zur Welt, das zweite Kind, und es war ein Junge. Ja, es war Horror. Es war schon im Kreißsaal Horror. Ich konnte schon nicht ertragen, dass die Hebamme mir das auf den Bauch legen wollte. Du hast während der ganzen Schwangerschaft ernsthaft nicht darüber nachgedacht, es könnte ein Junge werden? Nein. Völlig verdrängt. Völlig. Ich hatte auch keinen Namen und nichts. Kann man gar nicht glauben. Ne? Nee. Man macht sich doch dann als Eltern oder als Mutter durchaus Gedanken, was alles ist, wenn das Kind erstmal geboren ist. Ja, also ich hab's wirklich verdrängt. Also mhm. ich habe auch gedacht, sowas kann eigentlich nicht. Oder ich habe einfach nie darüber nachgedacht. Mhm. Ich hatte auch nie einen jungen Namen. Und, weißt du noch genau den Moment? Wer hat es dir gesagt, es ist ein Junge? Oder hat man es dir gezeigt, das Kind? Es war halt die Hebamme, die hat gesagt, ach, jetzt haben wir den Kleinen ja endlich auf der Welt. Und da habe ich gesagt, was? Und da hat sie nur gesagt, der Kleine. Und der hat gebrüllt wie am Spieß. Und da habe ich gesagt, legen Sie mir den bloß nicht auf den Bauch. Ach. Und das war für mich der Horror schlechthin, irgendwie so dieses Kind auf meinem Bauch. Aber hat das nicht die Hebamme sehr verschreckt? Ja, super. Ja, also was hat die gesagt? Ja, die hat gesagt, was ist denn jetzt los? Und das kannst mhm. ich kann das gar nicht mehr rekonstruieren, was sie gesagt hat. Ich war so im Wahn auch. Und damals, also ich bin mit meinem Mann nicht mehr zusammen, der hat dann auch sehr schockiert reagiert. Der hat sich dem Kind angenommen. Der hat das dann auch mitgenommen, es mhm. wurde direkt abgenabelt. Ich wollte das Kind auch nicht sehen, auch nicht in den Arm nehmen oder so. Mhm. Ich habe natürlich den absoluten Hass auch. Oder also Hass, konnte man den Begriff gebrauchen damals? Der Hass, der mir erstmal von dem Personal dort entgegengeschlagen ist, weil es natürlich keiner verstehen konnte, mhm. warum ich jetzt das Kind nicht haben wollte, also warum ich das so abgelehnt habe. Das war mir auch in dem Moment gar nicht klar, was da in mir vorgegangen ist. Nun ist der Junge heute 12 Jahre alt. Ja, das ist... Ist er dann bei dir aufgewachsen oder hast du ihn völlig verstoßen? Ich konnte ihn nicht stillen und habe ihn auch die ersten 3 Tage eigentlich nie sehen wollen. Die Schwestern haben immer versucht, ihn dann wieder zu mir aufs Zimmer zu schieben und so weiter. Und es war halt für mich nicht möglich. Ich habe gesagt, nehmen Sie den ruhig ja mit irgendwie. Der ist bei Ihnen ja viel besser aufgehoben und so. Und letztlich habe ich mich dann damit abgefunden, weil der Druck, gesellschaftliche Druck, familiäre Druck war so groß, dass ich gesagt habe, ich muss mich da überwinden. Das ist auch mein Kind und das muss jetzt. Irgendwie, das ist jetzt. Also du hast ihn dann mit nach Hause genommen? Dann habe ich ihn mit nach Hause genommen und für die körperliche Zuwendung war immer der Vater zuständig. Das war für mich völlig befremden, den auch so auf den Arm zu nehmen, auf meinen Bauch einschlafen zu lassen. Du hast ihn auch nie gestillt? Nee. Mhm. Nee. Also es war für mich völlig abwegig, auch das zu tun. Und ich habe auch gar nicht, mir hat mir gar keine Milch eingeschossen schon. Mhm. Nicht. Das ist schon gar nicht passiert. Das ist was. War schon irgendwie, mein Körper hat es schon völlig abgelehnt. Gab es denn dann einen Prozess, in dem du dich deinem Sohn angenähert hast? Ja, also der war halt ein extremes Schreikind. Also er hat nur geschrien. Mhm. Meine Tochter war 2,5 und die waren ganz liebe gewesen. Mhm. Die war immer total klasse und lieb und freundlich. Und das war für mich schon ganz schön schlimm. Der hat nur gebrüllt und nur gekotzt. Also der hat das ganze Essen wieder ausgebrochen als 2,5-Jähriger auch so. Und also das war ganz schlimm. Kannst du eine Zeit so datieren, ab dem Zeitpunkt ungefähr, hast du angefangen, ihn zu akzeptieren? Oder letztendlich bis heute ja, nicht? Ja, ich habe mit fünf habe ich angefangen, auch Therapie zu machen, weil ich gemerkt habe, was du da machst, ist super scheiße irgendwie. Also unsere Ehe ging halt auseinander und da habe ich halt gemerkt, ich werde jetzt allein verantwortlich für das Kind sein. Und immerhin, er hat 5 Jahre, hat er ohne die Liebe der Mutter leben müssen. Ja, aber ich denke mir, dafür hat das Kind einen Vater gehabt. Und das hat, denke mir, viele Kinder wachsen mit ihren Müttern alleine auf. Und der Vater hat alles Aber die Mutter war da und der Kleine hat gemerkt, dass die Mutter letztendlich doch nicht da war für ihn. Ja, das war für mich Das hört sich sehr brutal an. Das ist für das Kind, ist das furchtbar. Und ich finde das auch ganz, ganz schlimm. Aber für mich war das mindestens genauso furchtbar, das zu merken auch und zu spüren. Ist er heute immer noch bei dir? Er ist wieder bei mir. Der war zeitweise weg gewesen. Ja, also zeitweilig konnte ich es nicht ertragen, dass er bei mir war. So. Wie würdest du denn heute deine Gefühle zu diesem 12-jährigen Jungen beschreiben? Ja. Also sehr gespalten. Wir machen heute wieder Therapie, also seit einem Jahr jetzt. Mit Liebe, auch heute ist da nichts. Oh Gott, nee. Um Gottes Willen, sagst du. Ja, das würde... Mein Gott, wie schrecklich für diesen Jungen. Das sagst du jetzt so, das ist schrecklich für den Jungen, aber der Junge, der bringt mich auch immer wieder in Situationen, die für mich ganz schrecklich sind. Also da kann er ja nichts für. Jein. Wenn ein Kind in die Stadt geht und du in einer Kleinstadt wohnst und aus allen Läden was zusammenklaut, wo du bekannt bist und jeder spricht dich an. Aber warum ist der Junge so, wie er ist? Ne? Wenn der sowas hat einstecken müssen früher. Aber ich will dir da kein schlechtes Gewissen machen. Das ist ja so gelaufen, wie es gelaufen ist. Mich plagt immer zu noch eine andere Frage. Da gibt es ja noch ein anderes Kind, ein 9-jähriges Kind. Ja, der war immer so ein Wonnepop. Auch ein Junge. Das ist auch ein Junge, das ist auch was ganz anderes. Der war irgendwie, das war ganz anders. Da war dieser Bann gebrochen. Einfach und den hast du akzeptiert und den liebst du auch, würdest du sagen? Ja, den liebe ich ziemlich abgöttisch sogar. Es ist halt wirklich, dass dieses mittlere Kind, das wirklich auch, der macht es mir auch sehr schwer halt. Das ist sein ganzes Verhalten. Und ich natürlich aber Nina, kannst du jetzt wieder sagen, das ist auf darauf zurückzuführen, dass ich ihn nicht lieb habe und so. Und wir haben ja auch viel Therapie gemacht. Und was hat der kleine Kerl einstecken müssen? Kein Wunder, dass der jetzt mit 12 Jahren gestört ist. Die Vorwürfe, die mache ich mir ganz genauso. Mhm. Glaubst du, ich fühle mich dabei wohl oder mir geht es dabei richtig klasse? Irgendwie. Gab es denn da nicht die Überlegung damals, wäre es vielleicht dann nicht sinnvoller gewesen, den Jungen zur Adoption freizugeben? Damals war ich ja noch verheiratet und dann war es halt auch so, dass da eben der Kindesvater war und der hat ihm wirklich alles gegeben. Und es ist auch so, dass der Vater sich heute noch um das Kind kümmert. Warum ist, als ihr euch dann habt scheiden lassen, warum ist der Junge dann nicht zu dem Vater gegangen? Ja, war er. Er ist dort mit hingegangen, aber das ist dann auch nicht lange gut gegangen dort, weil er Alkoholiker ist. Und dann war er halt im Heim und da habe ich gesagt, bevor dieses Kind jetzt im Heim, da hat er sich ganz, ganz unwohl gefühlt und da hat er gesagt, ich bin ja sowieso nur das Arschloch, tut mich um hin, wo ihr wollt. Und habe ich gesagt, nein, also da merke ich dann doch, das ist so eine Hassliebe. Mhm. Also ich liebe ihn auch. Und wenn du damals, wie du es gerade geschildert hast, so einen Hass gegen Männer gehabt hast, dass du das völlig verdrängt hast, einen Sohn zu bekommen, obwohl du schwanger warst, warum hast du dann überhaupt deinen Mann geheiratet? Wie kam die Beziehung zustande, wenn ein solcher Männerhass da war? mir war das eigentlich noch nicht so klar, dass ich da eigentlich, es war auch nicht der Hass eigentlich gegen Männer selber, das war so, dass in meinem Leib irgendwie, dass ich so einen potenziellen Täter irgendwie zur Welt bringen könnte. Das war für mich ganz schrecklich, die Vorstellung. Du bist sexuell missbraucht. Jeder Mann ist ja im Grunde für mich ein potenzieller Täter. Deshalb wunderte ich mich auch, dass du dann geheiratet hast und dich auf eine Ehe hast eingelassen. Ja, es war ein sehr softer Mann gewesen und es war für mich eigentlich da auch, ich hatte auch schon Therapie gemacht und das war auch für mich eigentlich so, dass ich gedacht habe, ich habe das jetzt überwunden. Wie viele Jahre bist du sexuell missbraucht worden? 5 Jahre. 5 Jahre. Und ich war 7 Jahre gewesen und das war für mich eine ganz schlimme Zeit und Das Schlimme daran ist natürlich, dass jetzt dieser neue Mensch letztendlich weiter leiden muss an dem, was dir widerfahren ist. Ja, ich arbeite da auch in der Therapie dran und ich fühle mich auch manchmal wie ein Schwein. Also ich mag jetzt hier nicht so die Leiden raushängen lassen, weil letztlich bin ich die Erwachsene und er ist das Kind. Natürlich, Und er geht auch in Therapie und ich gehe mit ihm in Therapie und ich habe ihn auch aus dem Heim rausgeholt. Ich habe gesagt, nein. Ich wünsche mir für dich und eure Familie, Nina, es ist wahrscheinlich schon viel, viel versaut und viel schief gelaufen, aber dass ihr vielleicht in einer gewissen Weise zusammen das Ruder noch mal rumreißen könnt. Und da bist du nur wirklich die Erwachsene und du bist die Verantwortung, die Verantwortung tragen muss letztendlich. Ja, das ist halt immer ein Drahtseilakt und wenn mein Sohn mal zu mir käme und sagen würde, ich bin schwul, das wäre für mich, ich glaube, dann könnte ich ihn plötzlich wieder lieben, weil das wäre für mich ein Segen, wenn er das wäre, weil das wäre ganz klasse für mich. Du bist in einer therapeutischen Behandlung, ja. Also ich werde das nach wie vor weitermachen. Ich kann das denke ich auch, dass das nötig ist, ja. Ich habe das auch schon in so Gruppen erlebt und ich weiß, dass es Mütter gibt, die das auch haben und also dieses Gefühl kennen, das, aber das auszusprechen und zu sagen, weil du kriegst direkt so ein, man das? Ja, jeder guckt dich schräg an oder du wirst direkt geächtet, wenn du sagst, Nina, du hast dein Kind. Ja, ich wünsche, dass ihr da in irgendeiner Weise noch was verändern könnt, dass du was verändern kannst. Ja, für den Jungen auch. Viel Glück und alles Gute. Danke schön. Tschüss. Das Thema heute Nacht bei uns heißt, ich hasse mein Kind. Und wenn ihr mit mir reden wollt, die Telefonnummer lautet 0180 5678 111. Jetzt ist am Telefon Marianne und Marianne ist 55 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Du hast zu diesem Thema jetzt auch angerufen, zu diesem drastischen Satz, wie ich es vorhin gesagt habe. Ich hasse mein Kind. Ja. Richtig. Ist das bei dir so? Es ist so, aber Hass ist auch nicht so genau das richtige Wort. Mhm. Ich finde immer, Hass setzt destruktive Gefühle frei. Auf jeden Fall sind es nicht gute Gefühle deinem richtig. Kind gegenüber. Erzähl mal ein bisschen, was ist da los oder was war da richtig, los? Richtig, als Mutter ist immer irgendwie destruktiv. Ich gehe eigentlich seit 13 Jahren, kann man sagen, durch die Hölle. Seit 13 Jahren? Ja. Warum genau? Ich habe mich vor 15 Jahren scheiden lassen, nach 22 Jahren Ehe. Ist das okay so mit dem Ton? Ja, red nur. Mhm. Und seit der Zeit ging das eigentlich los mit Schule, Schwänzen. Also wir reden jetzt über einen Sohn oder über eine Tochter? Über einen Sohn. Ja. So. Der ist jetzt wie alt? Der ist im jetzt Moment? 29. 29, ja. 29. Mhm. Mhm. Das fing an mit Schule schwänzen, Diebstähle, Knastaufenthalte, insgesamt 5. Da war er damals so 16, ne? Ja, in der richtig, Kante. Richtig. Und das hat sich so fortgesetzt, Diebstähle innerhalb der Familie, bei mir selber, bei Freunden, bei fremden Menschen. Das war ungefähr so Beträge von 50.000 Mark insgesamt. So viel? Ja. So viel. Ja. Und immer wieder Knastaufenthalt. Ich kenne sie inzwischen fast alle in der Gegend hier. Die Knäste? Ja, da kriege ich dann irgendwann bald einen Kaffee angeboten. Sitzt er im Moment auch? Nein, im Augenblick nicht. Und ich habe, deshalb sage ich auch irgendwie, finde ich Hass nicht so das richtige Wort. Ich habe immer wieder versucht und und jede Menge Hoffnung reingesetzt. Mhm. Jede Menge Hoffnung. Und ich habe nie die Hoffnung aufgegeben, mhm. weil Sohn auch viele gute Seiten hat. Mhm. Wenn ich zum Beispiel versucht habe, mal mit ihm zu reden und gute Gespräche zu führen, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, irgendwie, oh, der versteht dich doch, ne? Mhm. Aber hast du denn auf der anderen Seite auch das Gefühl, was hat dieser Junge mir alles angetan in den letzten 13 Jahren? In der Zeit eigentlich noch nicht mal so viel, weil ich immer, wie gesagt, die Hoffnung hatte, mhm. dass das irgendwann mal wird. Hast du heute die Hoffnung nicht mehr? Ich habe heute die Hoffnung nicht mehr. Wie kommt das? Weil er hat es mir gezeigt. Er hat mich auch so, weiß ich nicht, in Bezug auf Gefühle, auch finanziell, und ich fühle mich, also ich bin am Ende, kann ich sagen. Du sagst, er hat es dir gezeigt. Wie hat er dir das denn gezeigt? Ah, so verschiedene Sachen, so in Bezug auf Ausnutzen mhm. und Gefühle ausnutzen und im Ganzen überhaupt. War er dir gegenüber auch gewalttätig? Nein, gewalttätig war er nicht. Das nicht. Deshalb habe ich ja immer noch Hoffnung gehabt. Mhm. Und ich habe jetzt das Gefühl, er hat also in diesen ganzen Jahren, er war ja mindestens 4-5 Mal im Knast, mhm. dass er da auch an Drogen rangekommen mhm. ist und da auch Drogen im Spiel sind, noch also, obendrein. Also du hast ganz, ganz lange Hoffnung gehabt und dich auch immer wieder bemüht um den Sohn. Und diese Hoffnungen sind jetzt kaputt. Richtig. Für dich ist dein Sohn jetzt endgültig gescheitert. Richtig. Ja. Bist du jetzt auch auf Abstand zu ihm gegangen, auf Distanz? Ja, ja. Insofern, dass ich im Laufe der Jahre richtig krank geworden bin. Mhm. Was so psychosomatisch. Ja. Ich habe eine Kur gehabt jetzt über Weihnachten. Ich bin auch extra über Weihnachten da geblieben. Ich hatte 7 Wochen Kuraufenthalt. Mhm. Und eine psychosomatische Kur. Aber dann passt der Satz ja schon, was ich gerade sagte. Ne? Was hat dieser Junge dir angetan? Ne? Ja, aber ich habe es immer noch nicht so gesehen. Weil wenn er mal bei mir gewesen ist und alle anderen haben sich abgesagt, losgesagt von ihm. Der Vater, der Bruder, die ganze Familie. Also es gibt noch andere Kinder? Noch einen Sohn. Einen Sohn. Und mit dem ist alles in Ordnung? Ja. Mit dem ist alles in Ordnung. Hat es denn mit diesem Sohn, über den wir jetzt reden, damals so schlagartig angefangen nach der Scheidung? Ja, kann man sagen. Oder war er vorher auch schon ein Problemkind? Eigentlich nicht so. Hast du denn früher, also ich meine, bis zum 16. Lebensjahr, das ist ja schon eine ganze Weile, hast du bis zu dieser Zeit ein gutes, enges Verhältnis zu ihm gehabt? Ich habe es eigentlich immer gehabt, mhm. weil nach der Scheidung konnten beide mhm. Söhne entscheiden, als es ums Sorgerecht ging. Mhm. Und die haben sich für mich entschieden. Und ich habe das Sorgerecht auch bekommen. Und umso schmerzlicher dann für dich, dass das jetzt alles so einen Verlauf genommen hat. Würdest du jetzt so weit gehen, also so ernst das wiederum auch klingt, dass du sagst, ich habe diesen Sohn nicht mehr, das ist nicht mehr mein Kind? Habe ich die ganzen 13 Jahre nicht gehabt, weil ich immer Hoffnung hatte. Ich habe immer Hoffnung in das Kind gesetzt. Wie ist es jetzt? Würdest du Satz jetzt sagen? Jetzt sind so viele Sachen passiert inzwischen wieder und er weiß, dass ich mich auch nicht mehr so gut fühle, dass ich gesundheitlich auch total am Ende bin und er nimmt trotzdem keine Rücksicht und jetzt bin ich total am Ende und ich sage jetzt also mit mir nicht mehr. Mhm. Also diesen Sohn hast du jetzt gar nicht mehr? Jetzt will ich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ich habe es so lange versucht. Das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor, als Elternteil, als Mutter, wenn man so weit gekommen ist, dass man das so sagen muss. Richtig. Sehr schmerzhaft. Richtig. Was macht er denn jetzt im Moment? Er macht im Moment wieder so wie üblich, wie gehabt. Er hält sich mal in Hannover auf, mal in verschiedene Städte, mal in Dortmund, mal da und betrügt da Leute. Also und nur eine Frage der Zeit, dass er wieder ist irgendwie richtig, im Knast landet. Genau das ist es. Respektiert er denn deinen Wunsch, dass du keinen Kontakt mehr haben möchtest? Oder kommt er doch ab und zu noch an und bettelt um Geld oder um Zuneigung oder weiß ich was? Genau so ist es gelaufen bis jetzt. Und da ist wieder, wie gesagt, einiges vorgefallen in Bezug auf hier Leben und finanziell auch etwas und auch Gefühle. Und ich habe gesagt, David, ich habe gesagt, dir geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, er nimmt überhaupt keine Rücksicht, interessiert ihn überhaupt nicht. Du fühlst dich von diesem Jungen auch vollkommen ausgenutzt. Richtig, richtig, genau. Und er hat deine Liebe oder deine Zuneigung bisher auch wirklich nur für sich einfach nur gebraucht, ne? Genau so ist es, ohne dir was zurückzugeben. Ja, genau so ist es, Jürgen. Was machst du denn jetzt, wenn der am Telefon ist? Legst du auf? Ich lege jetzt auf, weil ich nicht mehr kann. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich kann es auch nicht mehr verkraften. Und irgendwie als Mutter setzt man doch immer wieder viel Hoffnung rein und viel Gefühle rein und überhaupt alles, ne? Überhaupt. Machst du dir irgendwelche Vorwürfe, dass du sagst, ich habe da was falsch gemacht früher, dass der so geworden ist? Der einzige Vorwurf oder die das vielleicht mit der Scheidung, oder das ist ja nicht da sind ja immer mehrere dran beteiligt, nicht nur ein Partner. Ich meine, ich war immerhin 22 Jahre verheiratet. Es ist auch müßig, jetzt zu sagen, vielleicht war das die Ursache oder das. Es ist jetzt alles, wie es ist. Ne? Und man Genau das ist es. Und ich sage, ich habe so viel Gefühle investiert und so viel überhaupt moralische Unterstützung und finanzielle Unterstützung. Wie viel Geld hat dich dieser Junge schon gekostet in den letzten Jahren? Eine ganze Menge. Und mir geht es finanziell auch nicht so gut. Wie denkst du denn jetzt so die weitere Zukunft? Du willst mit ihm nichts mehr zu tun haben? Nein, ich bin jetzt am Ende. Ich kann jetzt nicht mehr und ich möchte jetzt auch nicht mehr, weil ich weiß, da ändert sich nichts. Aber darüber kommt man ja letztendlich nicht hinweg, ne? Im Herzen wirst du es immer tragen, diesen Schmerz. Habe ich bis jetzt immer gemacht, ja, weil ich auch nie die Hoffnung aufgegeben habe. Und ich brauche in meinem ganzen Bekanntenkreis auch nicht mehr irgendwie seinen Namen erwähnen oder irgendwie die Geschichte wieder neu anfangen oder erzählen oder so. Es will einfach niemand mehr hören. Also ich will dir mal sagen, nach dem, was du alles jetzt erzählt hast, kann ich es nachvollziehen und ich finde es auch richtig, dass du einen Schlussstrich gezogen hast. Danke. So hart das ist, aber ich glaube, das ist die richtige, vielleicht ist es auch der richtige Selbstschutz für dich. Jürgen, genau das sagen mir alle Bekannte und Freunde auch. Und wenn du noch einen anderen Sohn hast, mit dem du dich gut verstehst, dann sei froh, dass du den hast und mach halt viele Sachen mit ihm zusammen und versuch darüber hinwegzukommen mit ihm zusammen. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Liebe Marianne. Danke, Jürgen. Und verabschiede mich jetzt von dir. Danke, tschüss. Jetzt ist jemand dran, der viel jünger ist, nämlich Sascha, und der ist 24 Jahre alt. Ja, guten Abend, hi, guten Morgen, wie geht's? Alles klar? Ja, ich rufe an wegen meinem Sohn Franco. Ja. Der ist jetzt 4 ungefähr. Mhm. Und ich habe eigentlich keinen Bezug zu meinem Sohn. Ich hasse meinen Sohn irgendwie, ich weiß nicht, weil ich wollte auch kein Kind haben. Das war mehr oder weniger ein Missgeschick, ja. Dann eben halt so nach 4 Monaten kam meine Freundin zu mir, also jetzt mittlerweile Frau seit 2 Jahren. Hat mir das so erzählt und ich wusste jetzt nicht, wie ich so drauf handeln sollte. Am liebsten wollte ich eigentlich weg. Ich wollte einfach weg. Warum hat sie dir das erst nach 4 Monaten gesagt? Ich habe keine Ahnung, wieso, deshalb. Ich habe sie schon öfters deswegen auch gefragt. Wir haben auch deswegen immer Streit. Wir haben nur Streit. Das ist wie bei meinen Eltern damals gewesen. Wir haben nur Streit. Als die damals das zu dir sagte. Hier, Sascha, ich bin schwanger im 4. Monat. Ich hatte einen Schock. Ich hatte einen riesengroßen Schock. Als Karin das mir so gesagt hatte. Und du hast dir damals ganz klar gesagt, ich will kein Kind. Ich will das Kind nicht. Ich habe das dir eigentlich von Anfang an klar gemacht, meiner Freundin, weil ich bin eigentlich mehr so einer. Ich bin ziemlich locker und ich habe auch was mit anderen Frauen und so gehabt zu der Zeit, ja. So, ihr seid jetzt aber verheiratet. Ja, wir sind jetzt schon länger zusammen. Wir sind 4 Jahre zusammen. Warum habt ihr denn dann geheiratet, wenn das alles so kompliziert war? Das war mehr familiär. Das hat viel mit der Familie zu tun bei mir. Meine Eltern sind ziemlich konservativ, ja. Also aus freien Stücken hättest du gar nicht die Frau geheiratet? Nee, absolut nicht. Es lebt ihr in einer Familie, der Kleine ist 4 Jahre alt. Ja, wir leben leider Gottes zusammen. Leider Gottes zusammen? Das heißt, ich kann nichts dran ändern. Du hast keinen Bezug zu dem Jungen? Keinen Bezug. Nimmst du den schon mal in den... Erzähl mal so ein bisschen, wie das wenn man als Familie zusammenlebt und hat so einen kleinen Kerl. Nimmst du den mal in den Arm? Spielst du mit dem? Gar nicht. Überhaupt nicht. Ich mache meine Musik Hip-Hop und ich höre meine Musik, kümmere mich um meine Arbeit, ich bin Kfz-Mechaniker und mein Sohn, der geht mir eigentlich mehr, ich kümmere mich gar nicht drum, ich bin nie zu Hause, sehr selten. Habt ihr nicht ständig Streit zu Hause auch? Meine Frau, ja, die mag es überhaupt nicht. Sie will mich also permanent irgendwie unter Kontrolle haben, will unbedingt, dass ich immer irgendwo sage, wo ich bin, was ich mache. Die will unbedingt, dass ich bestimmt mit dem Kind spiele, dass ich ihn mal abhole. Was geht denn in dir vor, wenn du so nach Hause kommst und der Bursche, der Kleine, kommt so auf dich zu gelaufen und du siehst ihn? Ich weiß nicht. Ich sehe ihn und ich krieg Hass. Ich krieg ernsthaft Hass. Ich schlag ihn nicht, ja. Ich weich aus. Ich versuche mich irgendwie abzulenken. Ich gehe essen, trinken. Ich bin bin sehr selten zu Hause. Das wird er, du bist jetzt auch nicht zu Hause. Nee. Das wird er natürlich, in dem Alter kriegt man das ja nun schon sehr mit, ne? Dass man nur auf Abweisungen stößt. Kommt er denn dennoch ab und zu mal zu dir, Papa schmusen oder irgend sowas? Schon, ja. Und du weist ihn dann ab? Auf jeden Fall, sagt er, wie sagt er zu dir? Wie sagt er zu dir? Ja, er sagt, ja, der kommt zu mir und... Nee, wie spricht er dich an? Ja, Papa. Papa. Ganz normal Papa. Aber ich meine, ich bin auch der Meinung, er sollte mich duzen, ja, also so irgendwann mal demnächst so, wenn er ein bisschen älter ist, wenn er das versteht, weil jetzt er ist noch 4 Jahre alt. Aber Sascha, geht ja, ich frag jetzt nochmal so nach, geht dir nicht dann doch das Herz manchmal irgendwann doch mal auf und denkst, das ist mein Sohn und ach, wie netter Junge ist das und ein putziger Kerl, klar, alle kleinen Kinder sind irgendwie putzig und gibt's da nicht irgendeine Gefühlsregung, weil bei dir gibt's nur das schlechte Gefühl? Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, wieso. Wahrscheinlich liegt es daran, weil ich als Kind wahrscheinlich auch eben halt keine Bezugsperson in der Hinsicht hatte oder so. Ich hatte keinen Vater. Hast du dabei kein schlechtes Gewissen? Ich will jetzt deine Kindheit nicht hören. Wir reden jetzt über dich und über deine Familie und deinen Sohn. Ich weiß, nee, eigentlich nicht. Das tendiert mich nicht. Ich find's schauderhaft, was du erzählst. Ja, ich weiß. Es sind viele Leute. Ja, Freunde sagen das auch und so. Nur ich habe irgendwie keinen Bezug zu dieser Person. Es ist nicht nur schauderhaft, es ist auch... Ich liebe meine Frau nicht, ich liebe meinen Sohn, was soll ich tun? Ja, will ich ja sagen. Es ist auch vollkommen verantwortungslos, was ihr macht. Ihr seid verantwortlich für das Unglück, das dieser Junge später mal haben wird. Das ist jetzt schon programmiert, dass der Junge in seinem Leben es sehr schwer haben wird. Wenn er in einem solch kaputten Elternhaus aufwächst und in einer solchen Gefühlskälte. Und du trägst dafür Verantwortung, genauso wie deine Frau. Ich verstehe A nicht, dass ihr geheiratet habt. Ich verstehe B nicht, dass ihr jetzt noch zusammen seid. Warum? Lass die Frau, wenn sie denn, sie liebt den Jungen. Ja, kann man sagen, auf jeden Fall. Warum lässt du die Frau nicht gehen? Warum trennt ihr euch nicht? Das wäre doch für alle Beteiligten besser. Das ist einfach gesagt. Ich meine, ich gehe zu meiner Frau, ich sage, ich gehe fremd und so, und die will sich nicht trennen von mir. Ja, dann geh du doch. Ich versuche auch zu gehen, aber dann ist wieder so, ich habe eine ziemlich krasse Respektsperson, meine Mutter, ja, und meine älteren Geschwister. Aber Sascha, mit 24 Jahren wirst du da nur dein eigenes Leben durchziehen können und deine Mami wird dir doch nicht sagen, du musst jetzt da... Sie redet kein Wort mehr mit mir. Ja, dann soll sie kein Wort mit dir reden. Genauso, sie versteht das auch nicht, dass ich mit meinem Sohn so umgehe, dass ich keinen Bezug zu ihm habe, dass ich ihn immer nur zu Oma oder zu... meine Mutter versteht das auch nicht. Nochmal, warum trennst du dich nicht von deiner Frau und von dem Jungen? Ja, ich versuch's. Also, nein, warum trennen? Erklär mir das mal, ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Du fühlst dich doch auch nicht wohl in dieser Konstellation. Es geht dir doch alles am Arsch vorbei, wie du es mir jetzt erklärt hast. Ja klar, aber irgendwie, ich will auch Geld verdienen wiederum. Ich denke mir dann so, ja, ich muss Geld verdienen, ich muss ja auch irgendwo für mein... Ja, aber du kannst doch Geld verdienen, wenn du alleine lebst, wenn du eine eigene Wohnung hast. Ja, und mein Sohn? Und meine Frau? Ja, die musst du unterstützen natürlich. Ja klar. Aber du musst doch nicht mit denen zusammen leben. Ja, das leicht gesagt, meine Frau ist nicht so unterwegs. Wie? Die ist nicht so, also die ist jetzt nicht so locker drauf, dass sie jetzt so, dass ich mit der so reden könnte, wenn ich sowas, sobald ich sowas überhaupt in Erwägung ziehe, ja, so auf so eine Idee komme, so ey, machen wir Schluss, scheiden wir uns, ich habe nichts mehr von dir zu tun haben und ich will nichts mit dem Kind zusammen, ich gebe dir Geld, ja. Ja, aber Sascha, das ist doch alles völlig egal, du musst es doch entscheiden und du bist doch nun auch ein junger Mann von 24 Jahren und du musst doch sehen, dass du da, also du hast dieses Kind in die Welt gesetzt, du trägst Verantwortung auch dafür, dass dieses Kind geboren wurde, gezeugt wurde, du hast es ja nun mal gezeugt, du hast ja nicht aufgepasst, warum hast du keine Gummis genommen damals? Also A, trägst du schon mal Verantwortung dafür, so, dann ist das Kind mal da, dann trägst du auch dafür Verantwortung, dass dieser Junge ein einigermaßen gutes Leben hat. Warum setzt du dich denn diesem zersetzenden Prozess, diesem Martyrium ständig aus, indem du immer wieder in diese Wohnung gehst? Du bist doch Manns genug und könntest deiner Frau sagen, auch egal wie die darauf reagiert, ich mache jetzt einen Cut hier, einen Schluss, einen Strich und unsere Wege trennen sich jetzt. Du kriegst von mir das Geld, aber ich glaube, für uns alle ist es besser, emotional besser, wenn wir erstmal eigene Wege gehen. Ja, ich habe meine Frau auch ziemlich gerne so. Also ja, gerade hast du aber das Gegenteil gesagt. Nein, ja, ich kann's. Wie kann man das beschreiben? So? Also so wie das du mir das jetzt... Hassliebe, verstehst du? Sascha, aber das macht ja auf Kosten von diesem Kind. Ihr tragt doch so eine hohe Verantwortung. Das ist doch überhaupt nicht zu rechtfertigen. Da gibt's keinen Grund für, dass ihr dann noch einen Tag länger zusammenbleibt. Ja. Also ist wirklich ganz klar meine Meinung. Ich verurteile das wirklich ganz tief, was ihr da macht und was du da machst. Ja. Sascha, meine Meinung... Gut, alles klar. Danke für deinen Anruf. Lass mir das durch den Kopf gehen. Okay. Und vielleicht ist ja dann irgendwann mal Schluss, so hoffentlich. Das wäre ganz gut, glaube ich. Okay. Tschüss. Schönen Abend noch. Ciao. 1:30, 21 Sekunden, eine kleine Pause. Hier ist 1 Live, Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit dem Talkradio Domian. Und unser Thema heute Nacht heißt, ich hasse mein Kind. Wer von euch sagt aufgrund vieler und verschiedener Vorkommnisse diesen Satz, kann diesen Satz sagen, muss diesen Satz sagen? Wer hat ein sehr schlechtes Verhältnis zu seinem Kind? Oder wessen Kind hat euch, oder hat ein Kind, eine Tochter, ein Sohn von euch irgendetwas ganz Schlimmes angetan, dass ihr sagt, ich kann es ihm nicht verzeihen, und vielleicht ist Hass ein zu großer Begriff, aber es ist eine ganz große Aversion in mir gegen dieses Kind. Die Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht, 0180 5678 111 und meine Faxnummer 0180 5678 110. Und jetzt geht es weiter mit Elisabeth, und die ist 57. Hallo. Elisabeth, ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin durch Zufall auf Ihre Sendung gekommen, ja, weil ich nachts nicht schlafen kann. Ja. Ich habe Heimweh nach meiner Familie. Mhm. Und dann habe ich manchmal Depressionen und manchmal bin ich manisch. Und jetzt zur Zeit bin ich sehr manisch. Mhm. Jetzt wollte ich dir das sagen wegen meinem Sohn. Mhm. Ich habe 8 Kinder zur Welt gebracht. Ja. 5 Jungs und 3 Mädels. Drei Mädels, ja. Mhm. Und mein dritter Sohn, wo der klein war, war er sehr anhänglich und sehr liebebedürftig. Mhm. Und wo er älter worden ist in der Schule, hat er das ein bisschen ausgenutzt. Ja. Er wollte nicht in der Kindergarten, er wollte in der Schule, hat er auch immer so Angst oder irgendwas gehabt. Also er war immer ein Muttersöhnchen. Mhm. Und dann, wo er älter worden ist und dann hätte er zur Konfirmation gehen sollen, ist er auch nicht zur Konfirmation gegangen. Mhm. Mhm. Hat er gesagt, das macht er nicht, das geht nicht. Seinen Schulabschluss hat er auch nicht fertig gemacht. Mhm. Und so fing das halt an. Und dann ist er 18 geworden und dann kam der Terror. Was ist da passiert? Wisst ihr, ich habe durch das, weil ich die anderen Kinder noch habe, habe ich viel Stress gehabt. Mhm. Und mein Mann, der ist morgens um 8 ins Geschäft gegangen, ist abends um 8, 9, 10 oder 11 Uhr heimgekommen. Mhm. Du hat sagst, viel arbeiten müssen. Ja. Du sagst gerade, dann kam der Terror. Was für ein Terror war das denn? Elisabeth? Hallo? Hallo? Du bist weg. Dann versuchen wir das gleich nochmal. Wir machen mal weiter mit Helmut. Und Helmut ist 32 Jahre alt. Genau. Hallo Helmut. Hallo. Jetzt hatten wir gerade einen Knacker irgendwie in der Leitung. Du bist da. Genau. Ich hasse mein Kind. Ja, genau, das soll das Thema heute sein. Ja gut, wie gesagt, hassen ist ja ein großer Begriff. Mhm. Und ja, es geht halt darum, es geht um meinen Sohn Timo. Ja. Der ist jetzt 12. Und bei uns am Samstag in Göppingen ist halt mal wieder so eine Veranstaltung von der NPD, also rechtsextremistische Partei. Und dazu gehört er halt auch, also jetzt nicht zu der Partei, aber er ist mit seinen 12 Jahren schon dicke dabei bei den rechtsextremistischen. Mit 12 Jahren schon? Das ist das Problem halt, ja. Wie ist er denn überhaupt in dem Alter an die herangekommen? Das fragen mich bis heute auch noch, ja. Ich weiß es absolut nicht. Wie lange geht das schon so? Kann ich nicht sagen. Also ich hab's halt mal so mitgekriegt, wo seine Kumpels da waren und CDs mitgebracht haben von so, alles so rechtsextremistische Musik halt alles. Und dann ist es halt alles mal so rausgekommen. Du hast gerade auch zu Recht gesagt, das mit dem Hassen ist natürlich ein sehr großer und sehr gewaltiger Begriff. Ich hasse mein Kind. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass nachdem du das jetzt entdeckt hast oder mitbekommen hast, dass man da erstmal geschockt ist. Ja, und dass man sicher auch unwohle Gefühle hat und auch negative Gefühle gegenüber dem Kind. Aber ist es denn nicht so, dass man gerade mit einem 12-Jährigen, und wenn der noch nicht so lange dabei ist, das wird er ja nicht, ja, gut, damit reden kann und diskutieren kann? Ja, das habe ich alles schon probiert und so. Die haben auch schon gesagt, warum muss ich nicht mit normalen Jugendlichen oder in seinem Alter, wie andere es auch mal hat mit 12 Jahren, also warum mit denen nicht zusammen sein kann und so. Und es geht auch weiter, der hängt mit 18-Jährigen schon zusammen mit 12 Jahren, und das sind Leute, die ziehen durch Straßen und schreien ihre Parolen, und das finde ich halt absolut scheiße. Weil du hast das Gefühl, überhaupt nicht an den Jungen ranzukommen? Nee, ist das Problem. Was für ein Gefühl, wenn nicht Hass, was für ein Gefühl hast du denn ihm gegenüber? Es ist in irgendeiner Hinsicht schon Hass. Ich habe ihm auch schon gesagt, ich hasse ihn dafür, damit er sowas tut. Mhm. Er zieht durch Straßen, er ist jetzt 12, ihm kann nur keiner was anhängen. So. Mhm. Und ich halte einen Hass gegenüber ihm, weil er sowas macht. Und hast du ihn denn vorher, bevor dieses jetzt offenbar wurde, hast du ihn da geliebt, ganz normal, wie man seinen Sohn liebt? Ja, schon. Das schon. Mhm. Und das hat jetzt so einen radikalen Wechsel bei dir auch verursacht. Ja gut, vielleicht hängt er auch damit zusammen, ich weiß nicht, meine Frau ist gestorben, vor 6 Jahren. Ja, Drogen, also ist schon Drogen gestorben. Und das ist vielleicht da auch, dass das vielleicht auch ein Wendepunkt bei ihm war. Aber ist es jetzt, das habe ich gerade nicht richtig verstanden, ist es dein einziges ja, Kind? Ja, klar. Ja. Du bist also alleinerziehender Vater. Genau. Und wie reagierst du denn dann so auf ihn? Wir haben gerade gesagt, du diskutierst mit ihm, aber wenn immer wieder was vorfällt, ich habe ihm auch schon gesagt, dass er damit aufhören soll. Und wie gesagt, vorher auch, er sollte mit normalen Jugendlichen zusammentun, aber das bringt absolut nichts. Was sagt er denn dann dir wiederum? Wie läuft denn so ein Gespräch dann ab? Ja, wie läuft das ab? Das endet meistens sowieso immer im Streit, und er will sich halt benehmen wie 16 Jahre, echt 12. Das ist mein größtes Problem mit 12 Jahren schon. Und welche Angst hast du jetzt, was deinen Sohn betrifft? Der ist gerade auch nicht daheim. Ich weiß nicht, was er tut. Das ist mein Problem. Hast du also? Macht mir halt voll fertig. Ich weiß nicht, wo er ist, was er macht. Ob er jetzt gerade wieder irgendwelche, ich sag's jetzt halt so, wie es ist, Scheiße baut. Und hast du Angst, dass er auch wirklich auf sehr, sehr schief, ich meine, er ist schon auf einer schiefen Bahn, aber dass er auch ins Kriminelle abrutscht? Das ist auch schon. Ja. Ist auch schon passiert, ja. Ist schon passiert. Machst du dir Vorhaltungen, dass du sagst, ich habe da in den letzten Jahren etwas versäumt an ihm in der Erziehung? Versäumt? Ja, versäumt kann man nicht sagen, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber es ist ziemlich schwer. Ich habe ihn so ziemlich viel oft und alles gefragt. Ich versuche mit ihm zu reden, und aber das bringt nichts. Er lässt an sich niemand ran, und ich habe ihn schon gefragt, warum er jetzt gerade bei sowas dabei ist. Aber das hilft absolut alles nicht. Wie denkst du dir denn jetzt die nächste Zukunft? Wie soll das weitergehen? Ja, ich habe es ja auch schon gesagt mit Strafen und so, aber ich habe gesagt, ich streiche ihm sein Taschengeld und alles. Und Hast du es schon gemacht? Hast du so diese übliche Strafpalette schon mal ausprobiert? Genau. Das nutzt aber nicht viel. Bist du auch schon mal, hast du ihm auch schon mal eine gescheuert? Habe ich schon, ja. Das nutzt aber auch wahrscheinlich auch gar nichts, ne? Nee, er ist auch schon vor 2 Tage abgehauen gewesen. Ist er noch Schüler? Ja, wahrscheinlich. Ja, ne? Ja, klar. Kommt er denn in der Schule klar? Ja gut, was heißt klar? Komm, er ist auf der Hauptschule. Oder ja. Und ist er denn die letzten Jahre auch immer so alleine gewesen? Warst du berufstätig? Ja, ich bin berufstätig, Das heißt, also er war auch tagsüber immer alleine. Ja gut, er ist halt bei seiner Oma auch gewesen. Ich glaube, Helmut, dass du da dir dringend Hilfe und Rat von außen suchen solltest. Ja, das habe ich auch schon probiert. Ich war auch schon bei so Beratungsstellen und so, bei Pro Familia und alle möglichen und was weiß ich, was da alles dabei war. Und das hat nicht viel gebracht. Nee. Ich habe mir halt auch so erzählt, dass ich mit ihm reden soll und alles Mögliche. Und offensichtlich nutzt das ja nichts mehr. Nee. Helmut, bitte sprich mit meiner Psychologin jetzt noch ein wenig über dich und deinen Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass Elke vielleicht doch noch die ein oder andere Idee hat, was ihr auch gemeinsam machen könntet, um in irgendeiner Weise wieder miteinander reden zu können, weil da scheinen ja zwei Leute zu sitzen, die völlig aneinander vorbeiquatschen. Genau. Du wirst gleich von uns nochmal angerufen. Ja, das ist okay. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss, Domian. Jetzt kommt Andreas, und Andreas ist 35. Hallo, Andreas. Hi, Domian. Ja, Andreas, hallo. Das Thema heißt, ich hasse mein Kind. Ich hasse mein Kind nicht, aber ich habe einen Sohn, der ist 15. Ja. Und meine Freundin ist 20. Deine Freundin ist 20? Genau. Mhm. Und mein Sohn, der hat vor 2 Jahren mit meiner Freundin geschlafen. Als er 13 war? Ganz genau. Mhm. Was ist damals in dir vorgegangen, als du das erfahren hast? Ja, ich fand's sehr schlimm. Wie hast du es erfahren? Durch meinen Sohn. Hat der Sohn es dir gesagt? Ganz genau. Mhm. Und hattest du da mehr schlechte Gefühle deinem Sohn gegenüber oder deiner Freundin? Beiden. Mhm. Wie ist es überhaupt damals dazu gekommen? Ich war sehr viel unterwegs damals. Und ich war so berufstätig sehr viel unterwegs. Mhm. Und mein Sohn meinte damals zu mir, pass mal auf, Papa, ich hab mit der Anke geschlafen. Mhm. Ja gut, aber wie ist das dazu gekommen? So hat er es erzählt, aber sowas fällt ja nicht vom Himmel. Da muss ja irgendeiner die Initiative ergreifen. Hat das Anke getan oder hat der Sohn das gemacht? Ich weiß nicht ganz genau, was damals vorgefallen ist. Ich weiß nur, wir haben zusammen gewohnt und ich war, wie gesagt, sehr viel unterwegs. Mhm. Und irgendwann kam es dazu. Das ist damals passiert. Ja. Das hat sich aber dann deines Wissens bis heute nicht wiederholt. Soweit ich weiß, ja. Ihr lebt aber alle noch in einer Wohnung. Ja. Mhm. Wie hat sich das denn dann wieder eingerenkt? Wir haben drüber gesprochen, also mein Sohn und ich. Mhm. Und er meinte zu mir, das kommt nie wieder vor. Und soweit ich weiß, kam es nie wieder vor. Mhm. Was für ein Gefühl hast du denn heute deinem Sohn gegenüber? Also auf keinen Fall Hass. Was denn? Ja, möglicherweise. Ich habe ihn wahrscheinlich vernachlässigt. Hast du ein Gefühl der Abneigung ihm gegenüber? Komischerweise gar nicht. Mhm. Also das ist nicht so ganz passend dann, ne? Aber du hast dich ja immerhin bei uns gemeldet zu diesem Thema. Das wundert mich dann. Ja, ich habe auch schon, ja, also Hass ist so viel, also... Aber es ist irgendwie ein schlechtes Gefühl, dass du... Ja, also so ein Zwischending zwischen Hass und Eifersucht. Mhm. Zwischen Hass und Eifersucht, deinem Sohn gegenüber. Nach diesem Vorkommnis. Ja. Mhm. Weißt du, mich wundert die ganze Zeit, wir reden und du redest auch, was diesen Vorfall angeht, wir reden nur über deinen Sohn. Mhm. Das war ein 13-jähriges Kind. Ja. Wir reden überhaupt nicht über deine Freundin, die eine erwachsene, junge Frau auch damals schon war. Was denkst du denn über die? Ja gut, sie war sehr viel alleine. Ja, hör mal. Und, ja. Also ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, dieser Mann, dieser Andreas, der muss den wahnsinnigen Hals eigentlich haben auf seine Freundin, nicht auf dieses Kind. Die trägt die Verantwortung dafür, nicht der Junge. Mhm. Ne? Da gehören doch zwei Leute zu. Die hat das mitgemacht. Hast du denn mit ihr nie da richtig mal eingehend drüber geredet? Nein, nee. Warum nicht? Ja, keine Ahnung. Komisch eigentlich. Mhm. Hat sie sich denn auch nie geäußert dazu? Von sich aus so freiwillig? Ja, sie sagt, es ist nie was vorgefallen. Ach, sie schreit das sogar ab? Ja, klar. Aber dein Sohn sagt, es ist passiert? Ja. Und du glaubst es auch, dass es passiert ist? Ich glaube es auch, ja. Warum bist du dir da so sicher? Vielleicht will er ja nur angeben und aufschneiden. Also er hat mit 13 so viel Einzelheiten erzählt, dass ich also normal ein 13-jähriges Kind, der kann niemals so viel Einzelheiten wissen. Also ich denke, es stimmt. Mhm. Meine Freundin und ich haben nie darüber gesprochen. Aber sie weiß, dass dieses im Raum steht. Oder weiß sie das auch gar nicht? Nee, sie weiß davon gar nicht. Die weiß überhaupt gar nichts? Nee, die weiß gar nichts. Andreas, das verstehe ich nicht. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wieso hast du nicht direkt danach deine Freundin angesprochen und sie mit den Aussagen des Jungen konfrontiert? Ja. Jetzt hängt die ganze Sache, 2 Jahre, ne, sagst du? 2 Jahre. 2 Jahre in der Luft. Du hast ein schlechtes Gefühl deinem Sohn gegenüber, der es dir ja immerhin gesagt hat. Ja. Der ist dir, ne, das muss man ihm ja nur hoch anrechnen. Das denke ich sich genauso. Und dieser Junge hat zu leiden jetzt unter diesen unklaren Verhältnissen. Mhm. Nur weil du die Frau nicht ansprichst. Hast du Angst, sie zu verlieren, sie zu verletzen oder weiß ich was? Ja, sie ist auch sehr labil. ich denke mir, wenn ich sie darauf anspreche, dann bricht sie völlig in sich zusammen. Mhm. Mhm. Aber das ist kein Grund, dieses, glaube ich, so in der Schwebe zu lassen. Zumal das Verhältnis zwischen dir und deinem Sohn letztendlich seitdem gestört ist. Ja, was hat's gestört? Also klar, also irgendwo gestört. Andererseits, er hat mir es gesagt und das Vertrauen ist immer noch da. Mhm. Naja gut, aber du hast gerade was gesagt, so, es ist so ein Gefühl zwischen Hass und Eifersucht und das ist nicht gut. Es ist kein entspanntes, gutes Verhältnis zwischen dir und dem Jungen. Mhm. Ja. Also da würde ich das aber wirklich nochmal ganz haarklein in mich gehen an deiner Stelle und nochmal darüber nachdenken, dieses doch mal zu thematisieren und da mal klar Schiff zu machen. Ja. Also wirklich. Alles Gute. Okay, Jürgen. Vielen Tschüss, Dank. Andreas. Tschüss. Tschüss. Birgit, 39 Jahre alt. Ja, hallo. Namen Jürgen. Namen Birgit. Birgit hat einen kleinen Summer im Telefon. Ja. Brummt so. Wir versuchen das mal. Okay. Ja. Jo. Ja, ich habe auch zwei Mädels. Die sind 10 und 12. Ja. Und die leben bei meinem von mir geschiedenen Mann. Ja. Wir sind räumlich sehr stark voneinander getrennt, also ca. 150 Kilometer. Mhm. Und das Problem ist einfach, mein Mann war sehr in der Ehe sehr brutal zu mir. Ja. Der ist widersprüchlicherweise ein sehr guter Vater, aber mir gegenüber ein sehr schlechter Ehemann gewesen. Mhm. Ich bin damals aus Panik ausgezogen, weil ich absolute Ängste hatte. Mhm. Und habe auch 40 Kilo in 3 Monaten abgenommen. Wie lange bist du jetzt schon ausgezogen? Ach, das ist jetzt 2 Jahre. Ich bin abgeschieden jetzt. Mhm. Und ich sehe die Kinder so 1-2 Mal im Monat und fahre dann runter und hole die. Und ich habe immer das Problem, so ich freue mich tierisch auf die Kinder. Ich denke morgens, das ist der erste Augenblick, wenn ich die Augen aufmache, denke ich an meine Kinder. Und der letzte Gedanke ist abends auch an die Kinder. Mhm. Aber wenn ich die hole und ich sehe die, dann kommt, das ist eine Art Hassliebe. Dann kommen solche Hassgefühle in mir hoch, weil ich dann immer an diese brutalen Szenen denken muss, die damals passiert sind in der Ehe. Aber womit die Kinder ja eigentlich gar nichts direkt zu tun haben. Nee, aber ich persönlich habe das Gefühl, ich sehe immer meinen Mann in den Kindern. Mhm. Das ist eine ganz zwiespältige Situation. Ich komme mir immer vor wie 2 Persönlichkeiten. Mhm. Dass ich das auch richtig beobachte, mich selber beobachte, wie ich reagiere. Ich versuche zu den Kindern ganz liebevoll zu sein. Also du holst die Kinder dann bei dem Vater ab, ne? Ja. Du siehst ihn dann auch, ne? Ja, nicht immer. Nicht immer, aber manchmal schon. Ja. Und hast aber ihm gegenüber dieses Hassgefühl nicht, wenn du ihn siehst. Oder doch auch? Ängste habe ich vor ihm. Ängste. Ich habe sehr große Angst vor ihm. Ja. Ja. Immer und, noch. Ja, aber dieses Hassgefühl hast du gegenüber den Kindern dann? Ich habe Hass- und Angstgefühle meinem Mann gegenüber. Mhm. Und also auch ähnliche Gefühle dann, wenn ich die Kinder mhm. sehe. Dieses Gefühl kommt dann eigentlich immer hoch. Hast du dieses Gefühl dann die ganze Zeit, während du mit den Kindern zusammen bist? Ja, ja. Das stelle ich mir dann sehr schwierig vor. Man kann ja gar nicht unbefangen da miteinander irgendwas machen. Nee, das ist ganz, ganz schwierig. Die sind nun, du sagst, 10 und 12 Jahre ja, alt. Du, ja. Gelingen dir denn überhaupt irgendwelche Zärtlichkeiten dann zu den Mädels? Ja, doch, weil ich selber ein großes Bedürfnis nach Zärtlichkeit zu den Kindern mhm. habe. Und denen das auch geben möchte. Aber das ist für mich, ich muss mich tierisch zusammenreißen. Das fängt schon an, bevor ich die Kinder hole. Ich mhm. habe schon Panik, runterzufahren. Und dann fängt das schon an. Mhm. Ich habe schon Tage vorher richtige Panik. Mhm. Ja? Und dieses Gefühl fängt dann auch an. Und ich weiß nicht, das steigert sich dann auch so. Und wenn die dann da sind, die Kinder, ich versuche unbefangen mit denen umzugehen, aber es ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Ja, also hast du den Eindruck, dass die das spüren? Dass ja. da irgendwas nicht stimmt mit dir? Ja, doch, mhm. denke ich schon. Was meinst du, woran sie das spüren? Könntest du vielleicht mal ein Beispiel mir erzählen, wo man so richtig das dran fühlen kann, dass da nicht was nicht stimmt? Nee, das ist eigentlich eher so, läuft auf so einer Gefühlsebene. So generell im Verhalten dann? Ja, auch. Das ist so mhm. im Verhalten. Als Mutter merkt man das bei mhm. den Kindern so, ne? Das ist immer so, das ist so ein Blick, so, mhm. die sind unsicher mir gegenüber. Hast du den Eindruck, dass das stärker geworden ist in den letzten Zeiten? Monaten, Jahren? Ja, ja, ja, eindeutig. Vielleicht ist das auch, ich selber habe schon überlegt, woher sich das immer mehr aufbaut, aber ja, mhm. ist sehr schwierig, ne? Ich habe es gerade, glaube ich, nicht richtig mitbekommen. Warum sind diese Kinder eigentlich bei dem Vater? Ich habe damals in einer Paniksituation bin ich ausgezogen. Ich war, also ich muss heute, wenn ich das jetzt mit Abstand überlege, mhm. habe ich damals keine andere Möglichkeit für mich gesehen. Mhm. Ich habe. Das bereust du jetzt auch schon? Ja, ich weiß, ich bereue das sicherlich, dass ich die Kinder dagelassen Könnte habe. Könnte es sein, wenn die Kinder immer bei dir wären, dass sich das dann auflösen würde oder aufbrechen würde? Ich Ich weiß es nicht. Stelle ich mir diese Situation, in der du da lebst, wie oft siehst du die Kinder in welchen Intervallen? Das ist sporadisch. Die Große hat ihre Freundin und so weiter, die machen am Wochenende oft das aus und ich überlasse das eigentlich den Kindern. Das ist mal, sagen wir mal, zweimal in 14 Tagen. Das kann aber auch sein, dass mal drei Wochen dazwischen sind oder so. Aber generell eben auch eine sehr schlimme Situation, ne? Dass du als Mutter so Gefühle gegenüber den Mädchen hast, die gar nichts dafür können. Ja. Und du wiederum kannst nichts für deine Gefühle. Ne? Nee, vor allen Dingen, ich liebe die Kinder. Das ist für mich sehr, sehr zwiespältig. Hast du denn mal darüber nachgedacht, Birgit, dass du dir auch mal Beratung ranholst, dass du eine professionelle Hilfe in Anspruch nimmst? Ja, habe ich schon öfter dran gedacht. Ich hatte ja Gespräche mit dem Jugendamt, jetzt zwecks Sorgerecht etc. Und die haben mir das auch angeboten, weil die auch gemerkt haben, wie hilflos ich war in der Situation. Ich meinte jetzt gar nicht das Jugendamt, ich meine jetzt wirklich einen Psychologen, der sich mit dir richtig auseinandersetzt, woher diese Gefühle kommen und dass ihr das mal miteinander auseinanderfusselt alles. Ja, ich habe selber auch nachgedacht darüber, nur ich habe das Problem, ich habe Angst, mich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen, weil ich so viel erlebt habe in der Ehe. Aber es wird dir gar nichts anderes übrig bleiben, wenn du einen guten, normalen Kontakt wieder oder überhaupt haben möchtest zu deinen Töchtern. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe nur tierische Angst davor, das aufzuarbeiten. Und ich denke mal, das kommt alles so zusammen. Aber ich glaube, je weiter du das schiebst, desto größer wird der Berg vielleicht auch, vor dem du stehst. Ja, die werden ja auch älter. Ich meine, das Komische ist, wenn wir telefonieren, ist das sehr ganz gut. Aber sobald ich die sehe... Also für mich wär ein Warnsignal, was du gerade gesagt hast, dass das in den letzten Zeiten sogar zugenommen hat, dieses negative Gefühl. Ja. Ein Warnsignal in die Richtung, dass ich mir sagen würde, ich muss jetzt was unternehmen, auch wenn das für mich sehr schwierig und sehr schmerzhaft ist, um eben ein klares Verhältnis irgendwann zu meinen Kindern zu kriegen. Ja, nur der Schritt dahin ist sehr schwierig für mich. Ich versuche das immer, er ist mir auch sehr bewusst, nur ich weiß nicht, ich habe jetzt im Moment, während wir darüber reden, kommt das auch wieder in mir hoch, diese Panik. Weil das war so erschreckend alles. Ja. Und ich habe auch 17 Jahre gebraucht, um mich davon zu lösen. Möchte ich dich nicht mit diesen Gefühlen, die jetzt vielleicht aufgewühlt worden sind, durch unser Gespräch alleine lassen? Möchtest du gerne mit meiner Psychologin auch noch ein paar Worte sprechen? Ich denke schon, ja. Ja, dann wirst du gleich von Elke angerufen. Ja. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Das hat aber doch arg gesummt im Hintergrund, ne? Oder höre ich das nur so auf meinen Kopf hören? Alexander, 32 Jahre alt. Jawohl. Guten Morgen. Guten Morgen. Du hast irgendein Problem mit einem Kind von dir oder mit deinem Kind? Jawohl. Und zwar geht es darum, meine damalige Frau, die ist einfach abgehauen damals. Also ist jetzt fast 2 Jahre her. Und hat mich damals allein gelassen, eigentlich mit dem Kind. Ja. Der ist fast 13 und er gibt mir halt die Schuld, dass ich schuld wäre, weil sie abgehauen ist. Wie alt war der Junge damals? Der war damals 2 Jahre her, ja, 11. 11, also er hat das dann schon alles bewusst mitbekommen, ne? Ja. Er unterstellt dir, dass du die Hauptschuld trägst für die Trennung und dass die Mutter abgehauen ist, ja, weggegangen genau. ist. Wie schlimm ist denn das? Ja, er sagt halt, du bist ein Arsch, du hast die Frau verlassen und so weiter, ne? Und das kommt dann halt alles hoch bei mir auch wieder, ne? Wer ist denn schuld an der Trennung? Ja, eigentlich gar keiner. Das ist halt das Schlimme. Ich bin Koch halt vom Beruf und irgendwann kam ich halt nach Hause und hab gesehen, oh, ein Koffer weg. Die Eltern wissen nicht, wo sie ist und ich weiß halt auch nicht, wo sie ist. Ne? Und das ist halt das Schlimme daran. Und ihr wisst bis heute nicht, wo sie ist? Wir wissen es heute noch. Sie hat sich noch nie gemeldet seitdem? Nein. Aber gut, ich habe irgendwann einen Brief bekommen, hier ist es dann drin, mir geht's gut und so weiter, tut mir leid und tschüss. Hast du nicht auch einen Hass auf diese Frau, dass die dich ganz alleine lässt jetzt auch? Ja, irgendwie schon, aber irgendwie liebe ich die Frau schon noch. Ne? Aber offensichtlich war euer Verhältnis ja auch alles andere als in Ordnung, ne? Sonst hätte sie ja nicht so einen Schritt unternommen. Ja, nur das Schlimme, wir haben uns auch nie gestritten und so, ne? Dann ist ja, weil sie die Langeweile nicht mehr ertragen konnte, gegangen. Bitte? Weil sie vielleicht die Langeweile nicht mehr ertragen konnte, ist sie gegangen? Nee, das glaube ich nicht, weil wir sind auch eigentlich... Weil entweder haben, also meine Mutter mein Vater auf den Kleinen aufgepasst, mhm, und auch abends auch mal schon weggegangen, mhm, essen gegangen, also langweilig war es bestimmt nicht. Ne? Mhm. Aber das ist auch nicht das Thema. Das Thema ist jetzt dein Verhältnis zu deinem Sohn. Ja, klar. Wie reagierst du denn darauf, wenn er dir wirklich so heftige Vorwürfe macht? Ja, ich bleib erstmal locker und versuche mit ihm zu reden. Ne? Welche Argumente hast du denn dann dagegen? Was hältst du dagegen? Ja, gut, ich sag mal, was ich sag zum Beispiel, ist nicht meine Schuld und so weiter, mhm, ne? Versuche ich mit ihm erstmal zu reden, mhm, und dann geht es erst richtig und du bist schuld und so weiter, ne? Ist es denn so, dass euer gesamter Haussegen absolut schief hängt, dass ihr nur noch streitet miteinander? Ja, so ja, ungefähr ist es, ja. Was empfindest du denn deinem Sohn gegenüber heute? Was für ein Gefühl hast du zu ihm? Heute, also ist eher so eine Hassliebe, sag ich, mhm, mal, ne? Auch wie einige heute schon gesagt haben, eine Hassliebe. Ja, also... Aber ich glaube, es ist in eurem Fall jetzt auch so, Alexander, wie wir gerade auch schon mal gehört haben, mhm, dass ihr beide das wahrscheinlich gar nicht bewältigen könnt. Nee, dass ihr euch da eine dritte, neutrale Person zuholen müsstet. Dass ihr gemeinsam zu einem Familientherapeuten in eine Beratungsstelle gehen solltet, unbedingt. Ja. Weil ihr reitet euch da wahrscheinlich immer mehr rein. In ja, weil ich fresse es auch in mich rein. Ne? Mhm. Weil ich mache mich auch selber irgendwie sachtig, ja, damit und ich schätze mal eher auch. Alexander, also mein Rat oder mein dringender Rat wäre, dass du dich da mal kundig machst, ja, und dir da wirklich in eine Beratung gehst, ja, mit deinem Sohn zusammen und ihn davon überzeugst, dass das vielleicht eine gute Sache wäre. Ja. Ich wünsche euch viel Glück dabei. Mhm. Tschüss, Alexander. Okay, danke. Tschüss. So, jetzt ist die Luzi dran und ich lese sie auf meinem Computer. Sie ist 54 Jahre alt und sie ist eine Schweizerin aus Spanien. Luzi, hallo. Ja, hallo, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen. Du rufst jetzt aus Spanien an. Ich rufe aus Spanien an. Zu ich lebe jetzt seit 5 Jahren hier. Ja. Und es ist gut, dass dein Urlaub zu Ende ist. Ich, ja, gönne euch denen, aber wir haben lange freie Nächte. Zu meinem Thema, ja, wir haben noch 3 Minuten. Ja. Ich hasse meinen Sohn wie die Pest. Du hast deinen Sohn wie die Pest? Ja. Warum? Er hat mit 18 angefangen, Haschisch zu rauchen, mhm, und hat gesagt, nee, ich gehe nicht weiter. Er wäre einer der besten Schlosserarbeiter gewesen, hätte ein eigenes Geschäft heute, alles mit 34. Nein, er hängt an der Nadel. Mhm. Und mein Arzt hat zu mir gesagt, entweder gehen Sie zugrund, mhm, oder Sie lösen sich von dem Kind. Mhm. Ich brauchte allerdings 4 Jahre. 4 Jahre. Wo es mir ganz beschissen ging. Mhm. Aber dann konnte ich sagen, ich habe keinen Sohn mehr. Was macht dein Sohn heute? Die Schweiz finanziert ihn mit einer Rente. Und er darf täglich ins Krankenhaus gratis seine Dose abzuholen. Wie alt ist er? 34. 34? Ja. Du sagst das alles mit sehr viel Abschätzigkeit. Ja, das ist auch meine Einstellung. Mhm. Was fändst du denn richtig, was man mit ihm machen sollte? Eine Entziehungskur. Mhm. Eine Entziehungskur, also auf dem normalen Weg wäre. Du meinst jetzt, er wird quasi auf Staatskosten weiter in seiner Abhängigkeit gehalten? Ja. Mhm. Die Schweiz hat ein Drogenprogramm, wo sie pro Jahr immer 50 oder 100 Jungs und Mädchen, mhm, aufnehmen. Und die dürfen das täglich abholen, gratis, ihre Dosen. Ja. Die werden von mir aus gesehen von den Steuergeldern noch unterstützt, ja, anstatt die wegzubekommen. Du sagst das gerade sowas von vehement. Ich hasse meinen Sohn wie die Pest. Mhm. Ist das wirklich bis ganz tief in deinem Inneren so? Oder gibt, ja, es irgendwo eine Stelle, wo du doch noch eine Mutterliebe für ihn empfindest? Nee. Nicht ich mehr. Begegne ihm, wenn ich mal in der Schweiz bin. Ich kenne ihn nicht auf der Straße. Tut dir das weh? Nee, heute nicht mehr. Es darf ihm auch niemand meine Adresse geben in Spanien, wo ich lebe. Mhm. Denkst ich würde du, ihn hier nicht öffnen. Denkst du manchmal noch an ihn? Ja, so zwischendurch, wenn mir wieder was zugetragen wird, wo, mhm, ich gar nicht wissen will. Mhm. Aber sonst eigentlich täglich so nicht. Ja. Nee. Liebe Luzi, nur hörst du unsere Musik im, ja, Hintergrund. Ich würde gerne mit dir noch etwas länger reden. Das geht nun nicht. Das finde ich sehr schade. Ich finde aber gut, dass wir überhaupt geredet haben. Ich danke für deinen Anruf und sage recht schöne Grüße nach Spanien und alles Gute dir. Ja, danke. Tschüss, Luzi. Und alles Gute euch und macht weiter. Okay, so, tschüss, Luzi. Okay, tschüss. Tschüss, Jürgen. In der Technik heute Nacht war Annette Bastian. Morgen offenes Talkradio, 1 Uhr, Radio 1 live und WDR Fernsehen. Schöne Nacht. Ciao.